Das Judentum hat den mit ihm geschlossenen Vertrag vom ersten Augenblick an gebrochen, indem es nicht, wie vorausgesetzt war, die Gesetze der arischen Staaten anerkannte, vielmehr mit dem heimlichen Vorbehalt in den Vertrag eintrat, ihn durch seine Sondergesetze zu umgehen. Der Vorwurf, dass ein Kampf gegen die Juden verfassungswidrig sei, ist deshalb hinfällig. Es ist widersinnig, von einem Vertragsschließenden die Einhaltung des Vertrages zu fordern, während der andere Teil diesen Vertrag nach Belieben und vorsätzlich bricht. Der Staatsvertrag mit den Juden ist so nach ungültig geworden durch die Vertragsbrüchigkeit des Judentums selbst. Außerdem besagt die Verfassung, dass das Deutsche Reich zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes gegründet worden sei, also nicht zur Pflege des jüdischen oder eines anderen eingewanderten Volkselements. Wären die Regierungen, Behörden und gesetzgebenden Körperschaften mit den Geheimgesetzen des Judentums vertraut, so wäre es müßig, noch Worte über diese Dinge zu verlieren. Die Juden sind eine Sekte, die sich vermöge ihrer Sondergesetze außerhalb aller Rechte, Sitten und Ordnungen der arischen Menschheit stellt und deshalb als vertragsunfähig, unverschmelzbar und kulturfeindlich nicht unter uns geduldet werden kann. Es ist mehrfach versucht worden, die staatlichen Behörden zu erneuter Prüfung dieser Angelegenheit zu veranlassen, bisher vergeblich. Im Jahre 1890 richtete der Verfasser im Verein mit einigen Gleichdenkenden eine Eingabe an die Staatsbehörden, worin die vorstehend geschilderte Sachlage maßvoll gekennzeichnet und die Bitte ausgesprochen wurde, durch eine unabhängige, unparteiische Sachverständigenkommission die jüdischen Gesetzbücher prüfen zu lassen. Der Bescheid des preußischen Kultusministeriums lautete ablehnend, es sei untunlich, dem Antrage Folge zu geben. Warum untunlich? In einer Sache, bei der die sittliche und materielle Wohlfahrt unseres Volkes in Frage steht und der Staat von innen heraus in seiner Existenz bedroht ist. Um Klarheit hierüber zu schaffen, wäre es an der Zeit, eine solche Eingabe zu wiederholen. Auch die Parlamente würden dabei Gelegenheit finden, zu erweisen, inwiefern sie rechtschaffen die Sache des Volkes vertreten und die wahrhaft ernsten Aufgaben unserer Zeit erfassen. Es ist seltsam genug, dass seit 30 Jahren niemand in den Parlamenten diese ernsten Dinge zur Sprache gebracht hat. Eine eingehende Beleuchtung der rabbinischen Schriften mit hebräischen Originaltexten findet sich in Theodor Fritsch, Der falsche Gott, Beweismaterial gegen Yahweh, 9. Auflage, Hammer Verlag, Leipzig, 1922. Sehr viel neues ergänzendes Material ferner in desselben Verfassers Streit um Gott und den Talmud, meine Antwort an Strack, Kittel, Fiebig, Caro und andere, Hammer Verlag, Leipzig, 1922. Ferner in Dr. E. Bischoff, Rabbinische Fabeln, Kramers Verlag, Leipzig, 1922. Sowie Rabbi und Diakonus, daselbst zwei gerichtliche Gutachten, die mit Dutzenden jüdischer Fälschungen in fachmännischer Kritik aufräumen. Die vorstehenden Schriften sind unerlässlich zur Aufklärung über jüdischen Talmudschwindel.